lange muss ich noch fahren? Alle Straßen fangen immer nur an. Und den Weg nach Hause finde ich nicht mehr. Von hier will ich weg, doch von hier komme ich her. Wie lange muss ich noch?